dann unsere Sutta, das wir jetzt darlegen werden, heißt Mahahati Padopama Sutta. Und wie immer fängt es an, so habe ich gehört, das ist Zeugnis für Authentizität von dieser Sutta. Wer hat das gehört? Natürlich der Ananda, der hat. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati in Jetaheim. Ich brauche vielleicht nicht zu erklären, alle diese Sachen, was Savati ist, was ist Jetaheim. Diejenigen, die nicht wissen, können in buddhistische Wörterbuch nachschlagen. Das sind die bekannte Worte für alle Studenten von Buddhismus. Der Anathapindika auch. Dort richtete sich der Erhabene, der ehrwürdige Sariputta folgendermaßen an die Bhikkhus. Also das heißt, diese Sutta ist nicht von Buddha selbst gesprochen, sondern von Sariputta. Es gibt viele Suttas, auch in Samyutta Nikaya, in Majjhima Nikaya, die von Sariputta gesprochen wurden, und der Buddha hat sie natürlich okayt. Diese Sutta, also in diese Sutta, man kann in Zusammenhang bringen mit Satchavibhanga Sutta, das heißt die Darlegung von der Wahrheiten, die auch in Majjhima Nikaya zu sehen ist. Und in diese Sutta, der Buddha besonders lobt den Sariputta und sagt, dass der Sariputta ist fähig, genau die vier Wahrheiten zu erklären, und die Bhikkhus sollen immer von diesem Sariputta ein Moggallana, die sollen von Sariputta ein Moggallana lernen. Der Sariputta ist so wie Mutter, der Moggallana ist so wie Ziehmutter. In dem Sinne, dass der Sariputta ist besonders geschickt, und das ist unsere Sutta auch, ist mit diesem Thema eng verbunden, ist besonders geschickt, die Studenten von Dhamma zu Sotapanna-Zustand, zu direkten Sehen von Nibbana. Wenn man das geschafft hat, diese direkte Sehen, Erkenntnis von Nirvana, und das ist die dann sozusagen Eintritt in die tiefe Verständnis von den vier Wahrheiten, weil die tiefe vier Wahrheiten gibt es Verständnis von vier Wahrheiten an der konventionellen Ebene oder weltlichen Ebene. Und dieses Verständnis ist dann getrennte Verständnis. In diesem Verständnis ist Verständnis von Wahrheit, von der Wahrheit von Dukkha, ist Verständnis von Wahrheit von Entstehung von Dukkha, Verständnis von Ende von Dukkha und Verständnis von dem Pfad, der zu diesem Ende von Dukkha führt, werden getrennt behandelt. Wenn, das ist dann sozusagen weltliche Verständnis von den vier Wahrheiten mit weltlichen Objekten. Wenn tiefe Verständnis, wenn man die wirklich tiefe Verständnis von den vier Wahrheiten nur kommt, indem diese vier Wahrheiten sich zusammenschließen als eine Ganze auf einem Objekt. Und dieses Objekt eben ist nichts anderes als überweltliche Objekt, Nirvana. Das kann man nur, indem man in der Meditation Durchbruch macht und die unmittelbar den Weg und Frucht von dem Weg erfährt. Dann kommt dieses Verständnis von den vier edlen Wahrheiten als eine Ganze. Und der Sariputta ist besonders, der Buddha preist, lobt den Sariputta als der Einige, der so wie Mutter ist, indem er die kleinen Säuglinge, die Yogis, die noch nicht Durchbruch gemacht haben, Sariputta ist der Kompetenteste für diejenigen, die noch nicht unmittelbar selbst die Wahrheit, die überweltliche Wahrheit wahrgenommen haben. Der Sariputta ist der Beste, um sie zu dieser Verwirklichung zu führen. So wie Mutter. Einmal, wenn man diese Verwirklichung gemacht hat, dann Moggallana, der zweite Hauptschüler von Buddha, ist dann der Beste, um sie zur höchsten Verwirklichung zu führen. Sariputta natürlich ist auch ein großer Yogi, so wie Moggallana. Beide sind Meister von allen Samadhis. Aber was Tiefe von Samadhi betrifft, von den Schülern, ist Moggallana der Beste. Und Moggallana, nur Moggallana kann machen, was er gemacht hat, so wie mit seinem großen Zehe kann er die Palast von den Göttern kann er bewegen. Solche Kräfte hat der Moggallana. Der Sariputta ist Nummer 1 in Weisheit. Der Moggallana ist Nummer 1 in diesen Kräften. Und diese Kräfte, ohne diesen Kräften sozusagen, in der Verwirklichung, nur jemand, der diese Kräfte hat, kann dann sehr, sehr noch geschickter die Schüler zur höchsten Verwirklichung führen. Das heißt nicht, dass Sariputta kann es nicht machen, er kann es auch sehr gut machen, aber er kann es nicht so geschickt machen, indem er diese Kräfte noch nicht besitzt. Oder nicht besitzt. Aber Sariputta, sein Samadhi von Sariputta, ist ein Samadhi, das nicht sehr mangelhaft ist. Er wurde von großen Yaka im Kopf geschlagen, weil er in Nirodha Samapati war und hat nur ein kleines, unangenehmes Gefühl im Kopf. Wenn wir so von einem Yaka-Teufel auf Kopf geschlagen wurden, dann sind wir nicht mehr da. Dann der Sariputta ist überhaupt nicht so mangelhaft in Samadhi, aber nicht zu vergleichen mit Moggallana. Moggallana nach Buddha ist der Größte. Und in diesem Sinne, dass er diese Abhinyas, diese übernatürlichen Kräfte besitzt, so so große übernatürliche Kräfte. Er kann noch geschickter, für diejenigen, die schon Nirvana unmittelbar realisiert haben, sie kann sie zu noch höheren Ebenen führen. So sagt der Buddha meistens. Also so wie Ziehmutter, die schon, wenn jemand schon nicht mehr Milch braucht, dann die feste Nahrung. Moggallana ist noch besser dafür. Aber jetzt, Sariputta zeigt uns in dieser Sutta genau diese Meisterschaft, um uns zu führen, zu Durchbruch, dass wir unmittelbar die Wahrheit erleben. Und das macht er auf so geschickte Weise, dass wir können sehr gut verstehen, warum der Buddha ihn als Nummer 1 in Weisheit lobt. Und wie macht er das, werden wir jetzt sehen. Dann der Sariputta ruft die Bhikkhus. Er hat Kompetenz, der Buddha lobt ihn. Er ist der Einige, der ist am kompetentesten von den Schülern, die können die Wahrheiten klar erklären und tiefe auf sehr, sehr tiefe Ebene mit der Weisheit, die keinen Mangel hat. Also der Sariputta dann sagt, Freunde, ihr Bhikkhus, dann sie antworten, Freund, erwürdeten sie, der ehrwürdige Sariputta sagte dieses. Und jetzt kommt die Bedeutung von unserer Sutta, die wahre Darlegung. Er sagt, Freunde, so wie die Fußspur jedes Lebewesen, das sich gehend fortbewegt. Dass sich gehend fortbewegt, ist ein bisschen die Bedeutung ist, dass der Kommentar erklärt, dass von allen Wesen, die auf der Erde sich bewegen, in der Fußspur eines Elefanten Platz findet, Freunde, so wie die Fußspur jedes Lebewesen, das sich, also das auf der Erde sich bewegt, in der Fußspur eines Elefanten Platz findet und die Spur des Elefanten daher aufgrund ihrer großen Abmessungen als höchste unter ihnen bezeichnet wird. Genauso kennen alle heilsamen Zustände in die vier edlen Wahrheiten einbezogen werden. Das ist Anfang. Das heißt, diese von allen Wesen, die sichtbar sind und die sich auf der Erde bewegen, der Elefant, die Spur von Elefant ist die größte. Nicht so der Kommentar ist größte nicht nach Qualität, aber größte nach Ausmaß. Und genauso alle von allen heilsamen Zuständen, dieser Zustand von Verständnis von vielen, von vier Wahrheiten ist am heilsamsten. Warum? Das muss man richtig verstehen. verstehen, das ist sehr wichtig. Hier ist am heilsamsten im Sinne nicht nur von großer Umfang, auch von großer Umfang, aber auch von großer Tugend. Größte Tugend, Tugend von Weisheit, ist die Weisheit von vier adlen Wahrheiten. Alle anderen Weisheiten lassen sich nicht mit dieser Weisheit vergleichen. Und nach dieser Parallele dann alle Weisheiten, die es wirklich gibt, die wirklich von Nutzen sind, für Nutzen im buddhistischen Sinne heißt für Befreiung Nutzen haben, alle diese Wahrheiten lassen sich in einschließen in die vier adlen Wahrheiten, weil wenn man Verständnis hat von den vier adlen Wahrheiten, dann hat man wirklich Weisheit. Andere Weisheiten sind alle sozusagen eingeschlossen in diese Weisheit. Das ist die wichtigste Weisheit. Wenn Sie diese Weisheit sich geeignet haben, dann haben Sie sich wirklich die buddhistische Weisheit eingeeignet. Dann die Weisheit von Buddhismus gehört Ihnen. Solange wir nicht die vier adlen Wahrheiten wirklich verstanden haben, dann wir können nicht sagen, dass wir die buddhistische Weisheit wirklich absorbiert haben. Weil alle buddhistische Weisheit, sozusagen alle Aspekte von buddhistischer Weisheit, lassen sich im Verständnis von den vier adlen Wahrheiten einschließen. Ist das klar? Und warum ist es so? Was denken Sie? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es ist eben so, weil diese, was wir als Leiden in der Welt erfahren, fängt an mit was? Mit Nichtwissen. Leiden, die Hauptursache von Leiden ist Nichtwissen. Und diese bedingte Entstehung, erste Glied von bedingter Entstehung, und bedingte Entstehung ist nichts anderes als Zustand von Leiden. Fängt an mit Nichtwissen. Und Nichtwissen auch natürlich ist nicht etwas, was in sich selbst existiert. Nichtwissen ist auch bedingte Dhamma. Von was ist Nichtwissen bedingt? Von den Asavas, von den Trüben. Einflüssen. Also alles, was bedingt ist, hat mit Trüben zu tun. Und der wichtigste Trüb ist Nichtwissen. Deswegen mit Nichtwissen alles fängt an. Unsere Leiden in dieser Welt ist sozusagen in Nichtwissen gewurzelt. Und die das Verständnis von den vier edlen Wahrheiten ist dann genau das Gegenteil von Nichtwissen. Das ist das Wissen, das wahre Wissen, das sozusagen alle andere Wissen in sich einschließt. So wie diese riesige Fuß-Elefantenspur. Also, wenn, was Buddhismus anbetrifft, ganz eindeutig und klar gesagt, was Buddhismus einbetrifft, wir sind nur Weisen, wenn wir unmittelbar die vier edlen Wahrheiten gesehen haben und erkannt haben. Andere Weisheit wirklich zählt nicht. Das ist die Weisheit, das wirklich zählt. Und alle anderen Weisheiten, wenn sie wirklich von Nützen sind, dann lassen sich in diese Weisheit einschließen. Also der Wurzel von Leiden ist Nichtwissen. Und Wurzel von wahrem Glück ist dann Wissen. Und Wissen wichtigste Aspekt von Wissen ist dann Wissen von der bedingten Entstehung. Bedingte Entstehung ist dann, wenn man das verstanden hat, hat man Wahrheit von Leiden verstanden. Wenn man Wahrheit von Leiden verstanden hat, wird man auch imstande sein, sehr klar zu sehen, Wahrheit von Entstehung von Leiden, von Vergehen von Leiden und von dem Weg zu diesem Schwinden von Leiden führt. Das ist dann wahre Wissen. Und wie wird weiter erklärt. In welche vier? In die edle Wahrheit von Dukkha, in die edle Wahrheit von Ursprung von Dukkha, in die edle Wahrheit von Aufhören von Dukkha und die edle Wahrheit von Weg zum Aufhören von Dukkha 4, der zur Aufhörung von Dukkha 4. Also das sind unsere vier Wahrheiten. Dann die einbezogen werden, dann Sangaho ist Sangaha, die hier was gemeint ist, ist diese einbezogen werden in mit der Kommentar erklärt, einbezogen, es gibt vier Sorten von einbezogen werden. Erste ist zum Beispiel, wenn man sagt, alle Kshatriyas kommen sie hierher, dann in Kaste von Kshatriya sind alle, nach der Geburt sind alle, die von Geburt sind Kshatriya, sind die Krieger, dann sind sie alle in diese schon einbezogen. Das ist einbezogen sein nach der Geburt. Eine andere einbezogen sein ist nach dem, zum Beispiel nach dem Ort, alle Deutschen kommen Sie bitte, dann alle, die in diesem Ort geboren sind und in diesem Ort aufgewachsen sind oder mit diesem Wort, mit diesem Ort Beziehung haben, dann sind eingeschlossen. Dann gibt es einbeschlossen im Sinne von Beruf, zum Beispiel alle Mönche. Wenn wir alle Mönche kommen, dann nur die kommen, die alle Tischler kommen, dann nur alle Tischler kommen. Aber hier, wir haben eingeschlossen im Sinne, dass es so zu fassen ist. Im Sinne von Gahana zu fassen, dass man es durch Intellekt, nicht automatisch, sondern durch Schärfe von Intellekt, man soll das so verstehen. Durch klare klare Einsicht soll man das einsehen, dass es wirklich so ist. Nicht, dass einfach automatisch kommen sie alle, alle Mönche oder kommen sie alle Deutschen oder kommen sie alle Brahmanen, sondern durch echte Verständnis. Also es handelt sich um Weisheit. Man soll mit Weisheit verstehen, dass nicht nur verstehen, sondern sehr klar einsehen, dass es wirklich so ist, dass alles, was heilsam ist, ist eingeschlossen in diesen vier Wahrheiten. Das ist dann wahre Verständnis. Wenn Sie das geschafft haben, haben Sie viel geschafft, dann alles, was Sie machen, wird in Meditation und alles, was Sie machen, wird sinnvoll, indem Sie klar fassen können, was Sie machen. Meditation, alles, was wir machen, ist nur so zu sagen, wenn wir uns helfen in dieser Welt, aus dem Leiden helfen möchten, wir eben Heilsame. Nur Heilsame kann uns diese Leiden erleichtern. Aber alle Heilsame wird wirklich wirksam, nur indem es dieses Verständnis, unmittelbare Verständnis von den vier edlen Wahrheiten einschließt. Das ist die Bedeutung. Das ist sehr wichtig. Nur wenn wir die vier edlen Wahrheiten wirklich sehen, dann sind wir etwas, haben wir wirklich etwas für heilsam für uns gemacht und dann können wir auch etwas wirklich heilsam für die anderen machen. Das ist die Bedeutung. Wenn jemand, das Ziel von Buddhismus ist, was heilsam für sich selbst und für die anderen machen, man kann es nur tun, wenn man die vier edlen Wahrheiten wahrheitsgemäß verstanden hat, unmittelbar erfahren hat. Das ist die Bedeutung. Und das ist genau, was wir, wie werden wir das genau jetzt erfahren. Also, höchste von alle Heilsamkeit ist Weisheit. Und höchste von allen Weisheiten sind die vier edlen Wahrheiten. So sollte man verstehen. Und geht es weiter jetzt? Und was ist die edle Wahrheit von Dukkha? Das finden wir in vielen Stellen in unserer Tipitaka. So, ich habe genannt, das Satcha Vibhanga Sutta, Samadhiti Sutta, Majjhima Nikaya und so weiter. Viele, Samyutta Nikaya, so viele in Satchalibhanga, so viele, viele Orten. Aber was hier wir wiederholen und was ist die edle Wahrheit von Dukkha? Also er erklärt, was wichtig ist zu merken, jetzt er erklärt Dukkha und hört auf mit Dukkha. Das andere Verständnis von den anderen Wahrheiten kommt am Ende dann. Aber wenn man was folgt, verstanden hat, automatisch wird man auch verstehen die anderen Wahrheiten. Deswegen diese Komposition von dieser Sutta ist mit höchster Intelligenz gesprochen. Wir werden das sehen. Ja, auf sehr intelligente Weise erfährt uns immer in die tiefe Verständnis von der Welt. Also jetzt die edle Wahrheit von Dukkha. Und was ist die edle Wahrheit von Dukkha? Geburt ist Dukkha. Normale in vielen Orten, in anderen Orten, kommt jetzt Roga, die Krankheit ist Dukkha. Hier haben wir nicht Krankheit. Geburt ist Dukkha, Altern ist Dukkha, Tod ist Dukkha. Nur das sind die sogenannten vier Boten der Götter. Wenn Sie sich mit Tipitaka beschäftigt haben, Mahadeva Sutta und so weiter, die Buddha ist in Hauslosigkeit gezogen, nachdem er diese Geburt, dann Krankheit, Altern und Tod gesehen hat. Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind Dukkha. Das, was bedeutet das? Wenn diese Sachen da sind, wenn Geburt da ist, wenn diese Krankheit da ist, wenn Altern da ist, wenn Tod da ist, dann automatisch kommen auch diese anderen Sachen, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer, wo diese sich befinden, befindet sich auch diese da. Das alles gehört sozusagen zu konventionellen Verständnis von Dukkha. Das, diese alle, das ist nur Konvention. Durch konventionelle Verständnis, dann wir kommen zu höchste Verständnis, zu Paramata Verständnis. Paramata Verständnis, die höchste Verständnis kommt am Ende. Aber damit man muss erst konventionelle verstehen, damit man die höchste versteht. Alle diese Sachen, die am Anfang kommen, Tod ist Dukkha, vor Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer, Verzweiflung sind Dukkha. Nicht bekommen, was man sich wünscht, ist Dukkha. Auch manchmal gibt es mit denen, die man nicht liebt, zusammen sein ist Dukkha. Mit denen, die man liebt, getrennt sein ist Dukkha. Hier kommt es nicht. Aber das ist alle andere, dieselbe Aspekte von Kummer und so weiter. Von Kummer, Trauer, Verzweiflung. Kurz, jetzt kommt das, was für uns wirklich von Interesse ist. Und das ist die höchste Wahrheit im höchsten Sinne. Das ist die Verständnis von Dukkha im höchsten Sinne. Die fünf Daseins. Gruppen, an denen angehaftet wird, sind Dukkha. Das ist dann die Paramatta-Verständnis von Dukkha, das für uns, indem wir uns mit jetzt auch mit Elementen beschäftigen. Das ist die wahre Verständnis. Also Upadana Khandas sind Dukkha. Was heißt Upadana? Das ist sehr wichtig. Die Khandas, der erklärt nicht, dass die Aggregate von Existenz sind Dukkha. Anhaften an Aggregaten von Existenz ist Dukkha. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Die Aggregate von Anhaften sind Dukkha. Wir haben schon gesagt, dass die Wurzel von Nichtwissen ist, sind die Asavas. Asavas, das sind die sozusagen, das ist nichts anderes als die Ausfluss oder Gären von Tanha, Gären von Upadana, Anhaftung ist nichts anderes als starke Tanha, starke Durst heißt anhaften. Und diese Existenz, das sind die fünf Aggregate von Existenz, die gehören, die sind mit Gift verbunden, indem sie mit Anhaften verbunden ist. Und das ist dann die wahre Leiden. Diese Anhaften an die Aggregaten von Existenz. Also alles, was mit Anhaften verbunden ist, dann ist Sasava, ist zusammen mit diesem Aus, wie übersetzen wir? Einfluss und Trieben. Mit den Trieben. Die Kandas, die Aggregate von Existenz. Indem sie mit Anhaften verbunden ist, sind sie mit Trüben, sind sie mit Gären, sind sie mit Gift verbunden. Und das ist eben das, was man Dukkha nennt. Wenn man das versteht, dann, das ist wahre, heilsame Weisheit. Die vier Adlen, von den vier Adlen Wahrheiten, die Wahrheit, Wahrheit von Entstehung von Dukkha ist Verständnis, nur Verständnis von dem Unheilsamen. Entstehung von Dukkha ist nur unheilsam. Ende von Dukkha also Nirvana ist nicht heilsam, auch nicht unheilsam. Der Weg ist überaus von heilsam und unheilsam. Der Weg zu Nirvana ist dann immer und immer heilsam. So wie Entstehung von Dukkha ist immer unheilsam. Der Weg zu das, was von Dukkha heraus, von heilsam und unheilsam herausführt, von das von der Welt herausführt, das ist nur heilsam. Aber jetzt, diese Dukkha kann auch heilsam, auch unheilsam. Dukkha an sich selbst, die fünf Aggregate an sich selbst, sind neutral. Das ist die Verständnis von, den, von Dukkha in den fünf Aggregaten, Verständnis von Anhaften als Gift, das gärt diese fünf Aggregate. Das ist dann heilsame Verständnis von Dukkha. Aber indem wir Dukkha haben, wir haben Schmerzen, wir haben Kummer, wir haben Tod. Es gibt überhaupt nichts. Es ist nicht mit Heilsamen verbunden. Nur Dukkha im Sinne von Verständnis ist heilsam. Wir leiden, leiden, leiden, aber indem wir nicht wissen, was wirklich Leiden ist, ist dieses Leiden nicht heilsam für uns. Es führt zu, nicht zu Verständnis, es führt nicht zu Weg. Nur Leiden, das zu Weg führt, das Weg ist, ist dann heilsam. Das ist wichtig zu verstehen. Und durch diesen Weg wird jetzt dann Sariputta erklären, wie man von den, dieser Erfahrung von Leiden, dass wir alle unbedingt machen müssen, jeder, der geboren wird, Geburt schon ist Schmerz, Tod ist Schmerz, was inzwischen ist, wird bestimmt vielmals mit Schmerz verbunden. Alle diese Schmerzen, die wir erleben, sind nicht heilsam, insofern wir nicht verstehen diese Wahrheit, dass die fünf Aggregate von Anhaften sind Leiden. Wo diese Wurzel von Leiden eigentlich liegt. Das ist dann heilsame Leiden. Und der Sariputta, der ist der Nummer 1 in Weisheit. Wir können das jetzt erfahren in dieser Sutta, wie geschickt er uns zu diesem Verständnis von heilsamem Dukkha, Dukkha, das zu gesunden Zustand uns bringt, er uns zu diesem Dukkha, Verständnis von Dukkha führt. Also es Erfahrung von Dukkha, jeder muss machen. Niemand kann es vermeiden. Auch der Buddha kann nicht Dukkha vermeiden. Indem wir geboren sind, sind wir immer zerbrechlich. Und Zerbrechlichkeit ist Natur der Welt. Aber nur indem wir verstehen, was wirklich Leiden ist, die fünf Aggregate von Anhaften, dann wird die Erfahrung von Leiden für unheilsam sein. Und die Lehre, wahre Lehre von Buddhismus ist, diese Erfahrung von Leiden heilsam als Weg zu lernen. Die meisten Menschen wollen von Erfahrung von Dukkha, wollen sie weglaufen. Indem wir immer von Erfahrung von Dukkha weglaufen möchten, schaffen wir uns mehr und mehr Leiden, indem wir nicht imstande sind, heilsame Aspekt von Leiden zu verstehen. Aber nur wenn wir verstehen, dass die fünf Aggregate von Anhaften wirklich Leiden sind, dann heilsame Aspekt öffnet uns die Augen. Dann der Weg ist klar, dann alle Hindernisse, die auf dem Wege zur Klarheit stehen, können rasch und ohne große Bemühung entfernt werden. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also der Sariputta hat erklärt, Dukkha und jetzt geht es weiter. Und was sind die fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird? Also er lässt beiseite diese konventionelle Verständnis von, weil unsere Sutta ist über die Dhatus, über das, was wirklich ist, was wahr ist. Dann er fegt beiseite die konventionellen Aspekten von Dukkha und kommt zu diese wahre Verständnis von Dukkha im Sinne von Paramatta, im Sinne von den fünf Aggregaten von Anhaften. Fünf Aggregaten von Anhaften ist alles, was wir in der Welt erfahren können. Derjenige, der sich von der Welt befreit hat, er hat nicht mehr fünf Aggregate von Anhaften, er hat dann fünf Aggregate von Befreiung. Aggregat von Sila, Aggregat von Samadhi, Aggregat von Panya, von Weisheit, Aggregat von Vimuti, von Befreiung und Aggregat von Wissen, von Befreiung. Und diese wird nur ermöglicht, indem man versteht, was Dukkha ist. Heilsame Verständnis von Dukkha. Dieses Verständnis wird uns heilen. Nichts anderes wird uns heilen. Und was sagt der Sariputta weiter? Sie sind die Daseinsgruppe der Form, an der angehaftet wird die Daseinsgruppe des Gefühls, an der angehaftet wird die Daseinsgruppe der Wahrnehmung, an der angehaftet wird die Daseinsgruppe der Gestaltungen, an der angehaftet wird und die Daseinsgruppe des Bewusstseins, an der angehaftet wird. Also, diese fünf Aggregate von Anhaften, dann sind die Erfahrung von Welt als Leiden. Die vier der diese fünf Aggregate von Anhaften ist dann nichts anderes als sogenannte Ich, was man Ich bezeichnet. Und der Buddha sagt, dass diese Ich, woher stammt diese Ich? Diese Ich stammt von nichts anderes als von Tanha. Wir haben Vorstellung von Ich, der Buddha so sagt. So Mahaponama Sutta und so weiter. Dass diese Vorstellung von Ich kommt von Tanha. Tanha ist nichts anderes als Anhaftung. Und diese fünf Aggregate der Existenz ist nichts anderes als Ich. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und diese wahre Vorstellung von Ich ist Vorstellung, wenn wir an Ich denken, die wahre wahre Gestalt von Ich ist dann diese letzte Upadana Khanda, Vijnana, Bewusstsein. Die vier Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, das sind die Stellen, die Grundlagen, an denen sich Bewusstsein stützt. Also solange Bewusstsein diesen Stutz hat, ist das weltliche Bewusstsein und ist es Bewusstsein, das immer mit Leiden verbunden ist. Das ist wichtig zu verstehen. Und von den die grundlegende Aggregat für unsere Vorstellung von Ich ist dann nichts anderes als Rupa. Deswegen der Sariputta fegt beiseite zeitlich diese andere Aggregate und er kommt zu Rupa. Dieser Prozess im Kommentar ist verglichen, der Kommentar vergleicht diesen Prozess, diese Meisterschaft von Darlegung mit Arbeit von einem Korbmacher. Vilivakara. Vilivakara ist Korbmacher. Der Korbmacher, diejenigen, die in Asien lange Zeit gelebt haben, bestimmt haben gesehen, Korbmacher, der nimmt diese Messer und schneidet Bambus in vier Stück. Das ist, erst schneidet in fünf Stück. Das ist in vier Stück. Das ist dann, so wie der Sariputta erklärt, die vier edle Wahrheiten. Dann die drei Stücke legt er beiseite und nimmt ein Stück davon und wieder schneidet in fünf. Das ist dann die fünf Aggregate von Existenz. Dann, er hat diese Grundlage für seinen Korb, dann fängt er an zu so, dann er nimmt diese einen Teil von dem Film, Rupa, und dann macht er und windet er an den fünf anderen. So, dass dann durch dieses Verständnis von Rupa, das ist grundlegende Verständnis von den Khandas, dann wir bekommen dann Verständnis von den anderen Khandas. Wenn wir verstehen sehr, sehr klar, dass Rupa Dukkha ist, dann das, was diese Dukkha sieht, wird sehr, sehr klar auch als Dukkha verstanden werden. So, wenn man gut diesen Korb dann aufgemacht hat, dann die ganze von den vier Wahrheiten kommt zustande als eine Struktur. Das ist Leistung von Weisheit von Sariputta. Diese Korb, super Korbmacher, super intelligent Korbmacher. Also jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, das uns dass uns jetzt fast die ganze Inhalt von Sutta ist mit diesem Thema verbunden. Das ist dann die Daseinsgruppe der Form, der jetzt erklärt der Sariputta ausführlich. Wenn diese grundlegende Kanda richtig verstanden ist und tief verstanden ist, der ganze Korb, wird verstanden. Denn Samsara ist, kann man auch mit Korb vergleichen. Alles ist wie sagt man? Geflochten. Geflochtet. Ganz schöne Flochten. Viele, viele Flochten zusammen, viele Flechten. Viele, viele Flechten zusammen. Wunderschöne Komplexe, dass wir uns alles angehäuft haben. Und die Grund, wenn wir diese grundlegende Kanda, grundlegende Verflechtung richtig verstanden haben, dann ganze Struktur wird sehr klar, weil alle unsere Verflechtungen sind basiert als Missverständnis von dem Objekt. Indem wir Objekt richtig verstehen, können wir auch sehr schnell richtig verstehen den Geist, das diesen Objekt sieht. Wir sind die Betäubung des Geistes kommt durch Missverständnis von dem Objekt. Deswegen ist diese Meditation, vier Elemente Meditation, so wichtig. Wir haben alle diese wunderschönen Flechtungen, Strukturen gemacht, sozusagen an, streng gesagt, nicht unsere eigenen Vorstellungen von Objekten, die existieren nur in unserem eigenen Kopf. Und wie geht es weiter? Und was ist die Daseinsgruppe der Form? Also Form, er übersetzt Form, aber diese Übersetzung ist auch, hat Probleme. Wir haben schon gesagt, Rupa. Kann man übersetzen als Form, das ist nicht falsch, aber mit dem Verständnis, dass es Form ist, das im Prozess von Brechen ist. Und was ist die Daseinsgruppe der Form, an der angehaftet wird? Es sind die vier großen Elemente. Und die Form, die von den vier großen Elementen abstammt. Also Mahabhuta, Mahabhutanam Upadaya Rupa. Das ist okay. Das hat er gut übersetzt. Also diese zwei, das, diese vier Elemente und die und die von den vier großen Elementen und sind die großen Elemente und die Form, die von diesen großen Elementen abstammt, die von diesen großen Elementen deriviert ist. Das heißt, Das ist sehr wichtig zu verstehen. Alles, was wir sehen, alles, was wir hören, alles, was wir schmecken, alles, was wir riechen, alles, was wir tasten, tasten sind die, für, sind die Elemente sowieso, aber alles, was wir als Form auch denken, außer diesen abstrakten Gedanken, alles, was als mit Form gedacht werden kann, das sind nur, ist nur basiert in den fünf Elementen, in den vier Elementen. Es kann nicht existieren ohne vier Elementen. Es stammt von den vier Elementen. Es kommt zustande zusammen mit den vier Elementen. So ist es zu verstehen. Das ist sehr wichtig. Nur indem Sie das so richtig verstehen, werden Sie imstande, diese diese vier Elemente Meditation erleben. Also alles, was wir erfahren, was Form hat in der Welt, hat keine Funktion ohne vier Elemente. Die Funktionen sind in vier Elementen basiert. Es kann nicht etabliert sein ohne vier Elemente. Die Farben und Erfahrung von Farben, von Geräuschen, ist etabliert nur in den vier Elementen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es hat Farbe und so weiter, Geräusche können absolut keine Kontinuität haben, ohne Kontinuität von den vier Elementen. Also es ist basiert, es ist etabliert, es hat keinen Ausdruck, Farbe und so weiter, hat keinen Ausdruck, keinen Wachstum ohne den vier Elemente. Also Verständnis von vier Elementen ist von großen Bedeutung für unser Verständnis von Dukkha. Dukkha als Aggregate von Anhaften. Nicht Dukkha im konventionellen Sinne, sondern Dukkha im wahren Sinne. Und Elemente heißt aus diesem Namen Elemente, Element heißt in Pali oder Sanskrit heißt Dhatu. Dhatu eigentlich, die Bedeutung von Dhatu ist sehr ähnlich wie die Bedeutung von Dhamma. Dhatu ist etwas, was wahre Inhalt von Wahrnehmung ist. Wahre Inhalt von Wahrnehmung in dem Sinne, dass es eine echte Natur hat. In Visuddhimagga, wenn Sie Visuddhimagga studieren, wie Sie werden, die Inder sind besonders geschickt in sogenannten nützlichen Etymologien, die aber gar nicht etymologisch sind. Die etymologische Darlegung von Dhatu in Visuddhimagga ist, auch von Adha, gibt es Sanskrit-Studenten hier, Adha und Adha, das, was Dukkha gibt, Und das, was als Dukkha manifestiert ist. Das sind die Dhatus. Wir verstehen nicht die, das ist sehr wichtig zu verstehen, wir verstehen nicht die wahre Natur der Welt, indem wir unsere Betrachtung ist von Dhatus entfernt. Wir leben sozusagen in unseren Vorstellungen. Und weil wir durch unsere Vorstellungen getäuscht sind, dann leben wir in Dukkha, indem wir wahrheitsgemäß, nicht Yatha Bhuta, wahrheitsgemäß die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Also alle Objekte von Anhaftung, so zu, zum Beispiel die, das, die Häuser, an denen wir anhaften, die schöne Frauen, an denen wir anhaften, die, das Geld, an das wir anhaften, sind nur, sind keine Dhatus, sind keine wahre Elemente von Betrachtung, aber sind nur konventionelle Objekte der Betrachtung. Und diese konventionellen Objekte sind ganz anderes für je nachdem, zu welcher gesellschaftlichen Gruppe wir gehören, zu welcher Wesengruppe wir gehören, ob wir Tiere sind oder Götter sind oder Menschen sind oder ob wir Menschen sind in Europa oder Menschen in anderen Teilen der Welt. Wir können ganz verschiedene Vorstellungen haben von den Sachen, was gut ist oder was schlecht ist, was nützlich ist, und an ganz verschiedene Sachen anhaften. Aber wahre Objekt von Anhaftung ist dasselbe, das sind die Dhatus. Die muss man verstehen, damit man die wahre Inhalt von Wahrnehmung versteht. Indem man die wahre Inhalt von Wahrnehmung versteht, kann man dann wahrheitsgemäß unsere Empfang von Objekt verstehen, das ist Vedana. Die Wahrnehmung von Objekt verstehen, das ist Sanya. Die Gestalten verstehen, das sind die Sankharas. Und dann endlich auch Bewusstsein, Vijnana, das wird von allen diesen Sachen bestimmt. Also die tiefe Verständnis von Dukkha, die erste Verständnis oder die höchste Verständnis von Dukkha ist nur möglich in diesem Sinne dadurch, dass wir die Dhatus verstehen, die wahre Elemente von unserer Erfahrung. Ist das klar? Also zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel wir freuen uns, wenn wir grüne Stück Papier sehen, das ist 100 Euro oder so. Und wir freuen uns weniger, wenn wir blaue Stück Papier, das ist 5 Euro, ist blau, ne? Oder? Aber die Dhatu hat absolut keine andere, Dhatu ist absolut dasselbe, ist nur Härte, Weichheit, Temperatur, Kohäsion. Es handelt sich um dieselbe Sache. Was Unterschied ist, kommt von unserer eigenen Vorstellung. So erklärt wird es, glaube ich, sehr klar für alle. Weil das ist allgemein in Deutschland, hier in Europa, sehr verbreitete Objekt von Anhaftung. Jetzt, diese Anhaftung ist besonders für uns, indem wir uns in Europa befinden. Vielleicht, wenn wir in sehr ferne Gebieten sehen, die nie mit Europa zu tun haben und keine Ahnung von, sie haben gar kein Interesse an diesem grünen Papier. Und es ist auch möglich, dass zum Beispiel wenn ein Hund kommt hier, der riecht dieses Papier, schmeckt das, was er riecht, ist genau dasselbe, was wir riechen. Was er schmeckt, genau, was er tastet, ist genau dasselbe, was wir tasten. Aber er dann pinkelt er weg. Er hat gar kein Interesse. Aber wenn er dann draußen sieht, ein Knochen, der verfaulte Knochen, das in uns Ekel hervorbringt, dann er sein Schwanz. Aber was wir sehen, sind dieselben Objekte. Nur Datus sehen wir. Nur die Elemente, die sind dieselben Elemente für den Hund, für die Europäer, auch für andere. Nur weil unsere Vorstellungen etwas anderes sind, dann haben wir andere Reaktionen. Also indem sie verstehen möchten, was das bedeutet, die Aggregate von Anhaftung, ist es sehr, sehr wichtig, dass man versteht, was wirklich wir in der Welt erfahren. Nur die Dhatus, die sind ganz neutral. Sie haben keine Ahnung, ob sie ob man damit dies kaufen kann oder jenes kaufen kann oder das machen kann. Gar keine Ahnung. Diese Wertungen, wir haben selbst gegeben. Also die sogenannten Dhatus, die Elemente, die sind große Elemente, in dem sie Umfang ist alles, was man erfahren kann. In diesem Sinne sind sie sehr groß. Alles, was man mit den Sinnen erfahren kann und mit dem Geist, das über Sinnen dann über Sinnen, Erfahrung nachdenkt. Und die sind von großem Wandel. Sie immer tauschen uns, so wie die, in Visuddhimagga wird gesagt, so wie die große Yakas, große Monster, die Farbe, Geruch, Größe, je nach dem Wunsch ändern können. So sind auch die Mahabhutas. Sie haben große, unendliche Umfang von Verwandlung. Die wandeln sich das, was so erscheint, kann im nächsten Moment ganz anderes erscheinen. Aber in der Tat, es handelt sich um dieselben Elemente. Der Umfang von ihrem Wandel ist unmessbar groß. Und Umfang von ihrer Täuschung ist auch, die sind die größten Yakas, die größten Teufel in der Welt, weil Umfang von der Täuschung ist auch, lässt sich nicht messen. Unmessbare Umfang von Täuschung. Und auch unmessbare Umfang von Entstehen, weil alles, was entsteht, entsteht in Zusammenhang mit diesen Elementen. Und jetzt kommen wir, unsere Zeit ist schon vorbei, wir kommen zu Erde-Element. Das ist unser erstes Element. Erde-Element ist sehr wichtig, indem die anderen Elemente sind etabliert im Element von Erde. Deswegen Verständnis von Erde von besonderer Wichtigkeit ist. Und wie wir, was von Wichtigkeit ist, dass in der Theravada-Tradition wir müssen verstehen, dass diese Elemente sind dann die wahren Bestandteile von bedingten Entstehung. Die Elemente werden nur richtig verstanden, sie werden nur richtig, wir können nur richtig verstehen, indem wir sie als die wahren Bestandteile von bedingten Entstehung verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und damit man versteht, dass diese Elemente ist wahre, ist, sind bedingt, sind Produkte von bedingten Entstehungen und kann man sie nur verstehen in Bezug zu bedingten Entstehungen, werden sie immer erklärt, die Rupas und die Namas werden erklärt in der Theravada-Tradition in vier Aspekten. Damit man versteht, dass sie Inhalt von bedingten Entstehung sind. Dass sie Inhalt von bedingten Entstehung sind. Also erster Inhalt, erster Aspekt ist dann Lakana. Lakana heißt Eigenschaft. Eigenschaft von Erde ist dann die Härte. Die Härte ist die Eigenschaft von Erde. Dann nächster Aspekt, das sehr wichtig ist und für Verständnis von Erde, ist Rasa. Rasa heißt, wird meistens übersetzt als Funktion. Aber es ist viel mehr als nur Funktion. Diejenigen, die sich mit indischer Kultur beschäftigen, wissen sehr klar, wie weit dieser Umfang von Bedeutung von Rasa ist. Die Hauptbedeutung von Rasa ist Geschmack. Also, was heißt Geschmack? Das heißt, das, wie wir das unmittelbar erfahren. oder mit welchem Gefühl es Rasa ist auch Gefühl. Wenn Sie sich mit indischer Literatur beschäftigt haben oder so, wissen Sie, dass jede Situation, in Musik auch, ist nach Rasa. Das ist auch, diese Bedeutung ist auch in gewissem Sinne da. Mit welchen Gefühlen es empfangen wird. Und diese Rasa von Erde ist dann, Patita heißt, wie haben Sie übersetzt? Patitana. Patitana heißt etabliert werden, kann man so sagen. Man wird in diese Welt von Betrachtung von Erde, man wird etabliert sein in Betrachtung von Elementen, man wird sozusagen, wie sagt man, Geschmack von Erde ist das, dass es uns etabliert in Wahrnehmung von den Elementen. Das ist dann Geschmack von Erde. Weil nur indem wir Härte ist Lakana und Rauheit ist Akara, die Gestalt. Indem wir diese Lakana-Eigenschaft und Gestalt von Erde verstehen, sind wir in Erfahrung von Element etabliert. Oder befähigt. Befähigt, kann man sagen. Und die nächste Pachupatthana heißt Manifestation, wie er sich manifestiert. Die Pachupatthana von Erde ist Sampatichana. Sampatichana heißt, es hat, indem es diese Härte, was wir gesagt haben, zusammen mit Weichheit kommt, mit Rauheit, die zusammen mit Feinheit kommt, es hat die Fähigkeit zu empfangen, wo diese Erfahrung gibt es auch Fähigkeit zu empfangen. Also unsere Erfahrung von Erde wird dadurch manifestiert, dass durch diese Fähigkeit zu empfangen. Wir können auch die anderen Elemente insofern verstehen, nur indem diese Rauheit oder Härte und natürlich auch Weichheit und Feinheit da ist, dann können wir erfahren Objekt. Objekt sind die vier Elemente zusammen. Und wie ich gesagt habe, indem es Element von bedingter Entstehung ist, dann muss man immer untersuchen im Sinne von dem Hauptgrund von Entstehung von Erde. Und Hauptgrund von Entstehung von Erde ist nichts anderes als die anderen drei Elemente. Wo die drei Elemente sind, da, das ist Hauptgrund dafür, dass diese Härte zu Manifestierung kommt. Und Weichheit und Rauheit. Und Schwere und Leichtigkeit und so weiter. Das haben sie, indem sie heute mit Druck experimentiert haben, haben sie sehr klar erfahren, sie können nur Druck spüren, indem sie da mit Erfahrung von Weichheit die Härte und Weichheit und Rauheit und Feinheit, Schwere und Leichtigkeit verbunden sind. Wenn nicht diese Erfahrung da ist, dann wie können sie Pulsierung wahrnehmen? Ja, wir haben schon unsere Zeit überschritten. Morgen dann kommen wir zu detaillierter Analyse von Erde-Element. Durch das, was wir im Körper erfahren. Und was wir im Körper erfahren, wird wenn wir richtig erfahren haben mit richtigem Verständnis von Erde, dann alle diese Sachen, was wir als Erde erfahren, als Härte erfahren, werden ihre feste Vorstellung verlieren. Das ist dann die Funktion von Erde-Element. Wenn wir das verstanden haben, können wir tief eingehen in diese Meditation. Die feste Vorstellung von allen diesen verschiedenen Sachen, die wir als hart im Körper erfahren, wird sich auslösen, wenn wir sie als Erde erfahren. Aber das, darüber sprechen wir morgen. Ich will, dass Sie gespannt sind. Dann kann ich weiter gut erklären. So heute so viel. Dann jetzt machen wir eine kurze Pause. Sadhu, sadhu, sadhu.